folge jeder Regung in meinem dummen Liebesspiel. Die Leere dieses Ozeans nimmt Liebenden das Schamgefühl. Kehre immer wieder zum geheimen Ort im Zeitlupe umdrehen und dann sagen dich, nimm den Atem mir, nimm den Atem nach erhoffend eine Liebesspur für mich. Zögere nie damit, das Schicksal kann erfüllen sich. Kehre immer wieder zum geheimen Ort im Zeitlupe umdrehen und dann sagen dich, mein Schatz, nimm den Atem mir. Durch das Stundenglas sah ich dann mir entgleiten dich, als der Spiel brach bald hörte dich beim Umdrehen nicht, auch wenn's nur für heut fühl ich furchtlos mich. Nimm den Atem mir, nimm den Atem. Folge jede Regung in meinem dummen Liebesspiel. Getrieben von der Ahnung, irgendwo ich Liebe fühl. Kehre immer wieder zum geheimen Ort im langsam drehst und dann sagst mir, nimm den Atem mir, mein Schatz, nimm den Atem mir, mein Schatz, nimm den Atem mir.